Erst weil wir es nicht länger aushielten, entschieden wir uns dazu, allein in Athen zurückzubleiben. Zweiter, wir schickten unseren Bruder Timotheus zu euch, der ein Diener Gottes für das Evangelium von Christus ist, damit er euren Glauben stärkt und euch ermutigt. Dritter, er sollte dies tun, damit niemand von euch durch die aktuellen Schwierigkeiten unsicher wird oder den Mut verliert. Vierter, ihr wisst selbst, dass solche Leiden zu unserem Leben gehören, denn wir haben euch schon vorher gewarnt, dass uns Verfolgung bevorsteht. Fünfter, aus diesem Grund konnte ich nicht länger warten und sandte Timotheus, um zu erfahren, ob euer Glaube noch stark ist oder ob der Versucher unsere Arbeit zerstört hat. Sechster, jetzt ist Timotheus jedoch mit guten Nachrichten zu uns zurückgekehrt und hat uns berichtet, wie groß euer Glaube und eure Liebe sind. Siebter, deshalb sind wir trotz unserer eigenen Sorgen und Nöte sehr getröstet, weil wir wissen, dass ihr fest an Gott glaubt. Achter, es gibt uns neue Lebenskraft, wenn wir hören, dass ihr weiterhin treu mit dem Herrn verbunden bleibt. Neunter, wir können Gott gar nicht genug für die große Freude danken, die wir wegen euch vor unserem Gott empfinden. Zehnter, Tag und Nacht beten wir inständig darum, dass wir euch persönlich wiedersehen und das ergänzen dürfen, was eurem Glauben noch fehlt. Elfter, wir hoffen nun, dass Gott, unser Vater und unser Herr Jesus uns den Weg zu euch ebnen werden. Zwölfter, der Herr möge bewirken, dass eure Liebe zueinander und zu allen Menschen immer größer wird, so wie auch unsere Liebe zu euch groß ist. Dreizehnter, er soll eure Herzen stärken, damit ihr heilig und ohne Fehler vor Gott steht, wenn unser Herr Jesus mit allen seinen Heiligen zurückkehrt.